Armut und ohne Seiten sollen wir für und für, für und für Dank und Opfer zubereiten, Dank und Opfer zubereiten. Zu bereiten.